Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema nach wie vor germanisch-jamaikanisch. Reggae aus Deutschland. Am Mikrofon Thomas Elbern. Ja, Jacques. Yes, mit Reggie. Oh. And Gentleman. Grassroads. 2010. Look at that. This is some of the niceness again. Witness the very day, see the joy and happiness. We're longing for it. Supposed to be living in a world where we friends are come to foes to we. A lot of the madness and the sadness get too close to we. Leaders of the world turn up them close to we. Tired to hear but news about another youth falling. Child talk, ill child, another young mother falling. We giving out the warning, them never hear the calling. Seems like them keep on stalling. Much more we have to take it time, the media get a blame. Broadcasting rubbish and lies to get a fame. The perpetrator and the murderer, two of the same. They might try to stop the happiness, so what a shame. I wanna be there, morning, night and day. Every time to witness the very day. Oh gosh. To see the joy and happiness. Reggae aus Deutschland ist mittlerweile aus der hiesigen Musikszene nicht mehr wegzudenken. Patrice, Gentleman und viele andere übersetzen die einst jamaikanische Musik oder immer noch jamaikanische Musik auf ihre Art. Und mittlerweile gesellen sich immer mehr Künstler hinzu. Der Münchner Musiker Dominik Haas alias Jacoustics gehört definitiv dazu. Seine letzte Single produziert er zusammen mit Sean Paul. Und auf dem Album Crossroads finden sich dann auch Reggae-Größen oder deutsche Reggae-Größen wie Gentleman, Sebastian Sturm, genau wie die eigene Backing-Band Yard Vibes Crew. Wir hörten Jacoustics zusammen mit Gentleman und dem Song Crossroads. In den letzten Jahren ist ein wahrer Reggae-Boom in Deutschland entstanden. Neben vielen Bands, die neue Einflüsse mit dem jamaikanischen Spirit verbinden, gibt es auch immer mehr, die wieder Roots-Reggae spielen, so wie es Bob Marley und Peter Tosh schon in den 70er Jahren gemacht hat. Die Dortmunder Band Bantaba gehört dazu, oder Bantaba, und ihr Album From the Ground Up klingt wirklich so wie 70er Jahre. Bantaba wollen so organisch wie möglich klingen, was bei der Produktion ihres Albums auch ohne viel Soundschnickschnack und digitaler Trickserei gelungen ist. Hören wir den Song Some Talk. Talk about the future. Some of them they talk about the past. Some of them they talk about each other. While some of them talk less. But all them talky talk around my ears is just of negative emotions that appear, just of hopelessness, greed, jealousy and fear, of bitterness and violence I must hear. Speak of truth and rights, speak of rainbows and of butterflies, speak of sunset and sunrise, speak of the shiny light inside your eyes. Some of them they talk about their sex. Some of them they talk about the weather. Something they don't know what to say. While some seem to know better. But all them talky talk around my ears is just of negative emotions that appear. Just of hopelessness, greed, jealousy and fear, of bitterness and violence I must hear. Speak of truth and rights, speak of rainbows and of butterflies, speak of sunset and sunrise, and the shiny light inside your eyes. Butterflies, speak of sunset and sunrise, speak of the shiny light inside your eyes. Just as the stars are on the sun that shines, the wind that blows, we rise on the moon. Umberto Echo ist ein Soundtracks aus dem Münchner Raum, der sich mit Reggae und Dub beschäftigt. Für seine Produktion Dub Train hat er internationale Sänger engagiert, wie beispielsweise Paul Saint-Hilaire, ein jamaikanischer Sänger, der mittlerweile in Berlin wohnt. Und das Resultat klingt, als wäre es mitten in Kingston entstanden. Wir hörten den Song Dub Train. Irie Revoltes ist eine Band aus Heidelberg, die ihren Stil zwischen Reggae, Dancehall und Hip-Hop gefunden haben. Die Gruppe sieht sich in erster Linie als Liveband und hat das mit über 400 Konzerten in den neuen Ländern eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die neunköpfige Band, die sich auch für verschiedene soziale Projekte engagiert, präsentiert hier Spielfreude, gesellschaftskritische Texte und ein gereiftes Zusammenspiel. Hören wir vom Album Movement Mondial den Song Merci. Oh. famille pour dire merci à mes parents. C'est pour mon papa et pour ma maman, pour mon frangin et mes amis que je connais depuis l'enfance. Ouais. Grâce à vous trois, je suis comme je suis. Vous m'avez appris de ne pas avoir peur de la vie. Vous n'avez pas grand chose, mais notre famille et beaucoup d'amour jusqu'aujourd'hui. Vous êtes tous là pour moi dans les moments quand je me sens désespéré. Oui, c'est ça. Je sais que je peux compter sur vous. C'est une solidarité entre nous, même si des fois on s'engueule. Beaucoup de gens n'ont pas ça. Une famille ou des proches amis qui sont derrière toi. Et j'espère qu'un jour quelqu'un croisera leur chemin et le leur emmènera. D'être là pour moi dans les moments où je me sens pas bien. Je vous remercie d'être là pour moi dans les moments où il me faut du soutien. Je vous remercie beaucoup d'être là pour moi, de me soutenir, de me tendre la main, pour m'aider à m'en sortir, et cela depuis que je suis un gamin. Je vous remercie pour la simplicité avec laquelle vous m'avez élevé, toujours prouvé votre générosité dans les moments où il manquait de l'OV. Vous n'étiez pas d'une grande sévérité, les expériences fallait je les vivais. Vous m'avez toujours laissé ma liberté et vous m'avez appris comment me démerder. Vous êtes tous là pour moi dans les moments quand je me sens désespéré. Oui, c'est ça. Je sais que je peux compter sur vous, c'est une solidarité entre nous, même si des fois on s'engueule. Beaucoup de gens n'ont pas ça. Une famille ou des proches amis qui sont derrière toi. Et j'espère qu'un jour quelqu'un croisera leur chemin et le leur emmènera. Der badische Produzent und Sänger Sloane Starr hat wie viele seiner Kollegen auch so eine Sozialisation zwischen Rap, Reggae und Dancehall hinter sich, um dann genau den Sound zu machen, den er heute herausbringt. Irgendwo noch im Reggae verwurzelt, aber viel verspielter und mit kritischen Texten. Hören wir seine aktuelle Single Homie Killer. Als Hobby. Du kommst in die Clique, haust aufs Braune wie Bobby. Dropkick die Kacke. Der Teufel ist ne Zunge und steckt zwischen deinen Backen. Am Zischen wie ne Schlange. Du willst nen Mann, aber nicht seine Mannen. Nicht die Ex oder den Rest von diesen Pfannen. Zwietracht ist ein Samen. Du droppst ihn wie Rappernamen. Alles was du sagst ist geplant, denn du willst ihn haben, ganz allein haben. Für dich willst ihn haben, ganz allein haben. Für dich willst ihn haben, ganz alles für den Typen, weil es Liebe ist. Und wenn er wieder wegen Weed weggeblieben ist, dann ist der Typ dein erstes Opfer, der das Weed besitzt. Der nächste ist der Affe mit dem Schielgesicht oder der Freak mit dem T-Home-Bundesliga-Shit. Und wenn die Ex ihn nachts im Schlaf nicht in Frieden lässt, werden die Eltern seiner Ex Hinterbliebene. Du willst ihn haben, ganz allein haben. Für dich willst ihn haben, ganz allein haben. Für dich willst ihn haben, ganz allein haben. Ganz allein niemand mehr da, der in dir wegnimmt. Die letzte war die Kindergartenliebe. früher immer gut im Verstecken. Doch die Leichen in deinem Keller stapeln sich in allen mit Knochensägen und echten Blutflecken, mit schwarzen Säcken und Spaten und Stecken. Ich will verrecken, wenn ich bin, verdammt. Ich schwör alles, das gehört zu deinem Plan. Denn du willst ihn haben, du willst ihn haben, ganz allein haben. Für dich willst ihn haben, ganz allein haben. Für dich willst ihn haben, ganz allein haben. Für dich, Lady. Dass bayerische Mundart dann auch mal swingen kann und durchaus das Potenzial für einen kleinen Radiohit hat, das führte Horst Biewald mit seinem Song Chiemgau Reggae schon 2008 vor. Jodelmusik und Reggae-Flair, dass das überhaupt zusammengehen kann, das kann man eigentlich nur hören. Begreifen ist anders. Aber selten wurde bajuwarische Lässigkeit mit jamaikanischem Flair so geschickt kombiniert. Hören wir Horst Biewald mit Chiemgau Reggae. Einmal im Jahr geht's im Chiemgau rund. Drei Tage Musik, jeden Tag 15 Stunden. Gerade zu geht dort im Zug und auf der Autobahn. Weil alle zum Kern sie Reggae Summer fahren. Rastaman comes to concert today. Just to make the people happy. Gams am Berg, denkt sie Hakuza. Wenn mein Herz stehen bleibt für Ricky. Yolo, idi, yolo, le, yolo, do. Du le, yolo, re, di, yolo, lo. Du le, di, yolo, ro, du. Du lo, yolo, re. Hola, re, lo, re, di, yolo, lo. Du le, di, yolo, ro. Sheriff kommt ohne Kittel, sucht unauffällig nach Betäubungsmittel, weil der Fan vom Rastamon die haben ganz schön was wegziehen kann. Nice cool beer from Bavaria, passt zum Fleisch und für Vegetarier. Aber sauf bei der Hitze nicht mehr wie Sechs im Becher. Sonst hast du morgen vielleicht Gedächtnis leer. Jolore, jolore, jolore, jolore, jolore, jolore, jolore, jolore, jolore, jolore, jolore, jolore, jolore, jolore, people move around, easy going to the sound, everybody's having fun, listening to that Rastaman, what a feeling in the air, when love and peace are everywhere. Nach jeder Nacht wird's auch wieder hell, und ein toller jetzt Festival. Wenn ein Akkord ist, der Reggae-Summer. Preisen, Grund und Sommerrammer. Jolo, idi, jolo, re, jolo, ro. Jolo, re, jolo, re, idi, jolo, lo. Du, lo, le, idi, jolo, ro, di. Du, lo, di, jolo, re. Jolo, re, jolo, ro, di, jolo, le. No, no soda boy. Every time we hear this song, song, song, song, song, song, song, song, song. Thank you. Reggae mal instrumental von Erfolgsproduzent Musti zusammen mit Trompeter Tel Brönner werden den Song Negril Blues. Einer der großen Namen, wenn es um Reggae geht, ist der Hamburger Jan Delay. Der macht zum heute in erster Linie eine Art Soul-Musik, kommt aber vom Hip-Hop und dann später vom Reggae. Er war Teil der Hamburger Hip-Hop-Formation Absolute Beginner und ging dann als Solokünstler auf die Reise. Bei seinem ersten Album Searching for the Young Soul Rebels gibt es einen deutlichen Reggae-Anteil, der unglaublich gut deutsche Texte und jamaikanisches Flair zusammenschweißt. Hören wir den Song Vergiftet. Ola, nein, den Nachbarn nicht, denn er ist vergiftet. Und mag man die Studenten nicht, denn die sind vergiftet. Vergiftet. Und Martin mag das Labla nicht, denn das ist vergiftet. Oh ja. Und der Jan mag das Essen nicht, denn das ist vergiftet. Vergiftet. Vergiftet. Und Kaspar mag kein hartes, vergiftet. Sam mag den deutschen Hip-Hop nicht, denn er ist vergiftet. Oh ja, und Jochen mag keine B***, denn die sind vergiftet. Vergiftet, alle sind vergiftet. Vergiftet. Oh, oh, oh, oh, oh, dass sich immer mehr Systemkritik in Reggae-Texten einschleicht, kommt vom Reggae selbst, der nie mit klarer Gesellschaftskritik gegeizt hat. So ist es kein Wunder, dass ein Sebastian Sturm ganz in Zeiten von Attack und Occupy von der Geldverbrennung singt und einen Song später hören wir mit dem Song Konsum eine klare Gegendarstellung zu Geiz ist geil, Parolen von der Band Kashmahudi. Reggae aus Deutschland bezieht auch eine klare Haltung zum Zeitgeist. A past a week on the truck. Oh, while he sees his neighbors are starving. Him suffers from the sight of the morning. But he's a slave of a national bank. His debts keep him from hesitating. He sold his will to think. Let's burn the money, burn it. Before someone else burns it for us. Stop the running, stop the running. Let's let this deep towers rust. Burns it for us. Stop the running, stop the running. Let this deep towers rest. The mechanic in Mexico City, the clerk in a London town, even the nurse in Rajasthan. So many soldiers just let down. They are all out of the system they live for. Or when the money stops to flow. They used to have a good life in those days. But those days are long ago. Burn the money, burn it. Before someone else burns it for us. Stop the running, stop the running. Let the steel towers rust. Let's burn. Burns it for us. Stop the running, stop the running. Let this detour us rest. verstehen ihr Handwerk der Suggestion. Raten dir, was du am besten machst mit deinem Lohn. Verbring nur einen Urlaub zu Hause auf dem Balkon. Schon langt das Geld für ein Fotofax-Telefon. Die Mädchen sagen, das macht mich glücklich. Glücklich eher nicht, dafür eher gierig. Sie sagen, Geiz ist geil, doch ich teil diese Meinung nicht. Und für einen minimalen Profit lügt dir jeder ins Gesicht. Konsum, Boom, Schakalack, ich hab genug vom Schein ohne Sein. Und ich weiß, dass das Leben etwas anderes bereithält als diesen Brei, als diesen Look. Ohne Feuer, es ist jeder Konsument. Und die Menschen bauen auf Sand, doch wir bauen auf Fundament. Mit Zement, dem Mörtel, den man auch Gemeinschaft nennt. Unsere Einheit, in der man keine Feindschaft kennt, weil man nicht allein schafft, wenn jeder in mentaler Einzelhaft pennt, hinter Trends herrennt und dann im eigenen Saft verbrennt. Keine Leidenschaft, denn nur so investieren, doch wir ignorieren die Ignoranz. Ich lebe nur, wenn ich am Mikro tanz. Geh auf Distanz von all euren Firlefanz. Konsum, Boom, Schakalack, ich hab genug vom Schein ohne Sein. Und ich weiß, dass das Leben etwas anderes bereithält als diesen Brei, als diesen Look. Und zu Konsum. Schakalack, ich hab genug, vom Schein ohne Sein. Und ich weiß, dass das Leben etwas anderes bereitet als diesen Brei, als diesen Look. Und du Konsum, Konsum, ja, Konsum, oh, na, na, na, Konsum, hey, Konsum, oh, oh, ich hab genug. Ob auf dem etablierten Roskilde oder dem Chiemsee Reggae Summer Festival, die fünfköpfige Band La Brass Banda aus Oberbayern weiß, ihre Fans zu überzeugen und dort, wo sie spielen, schnell neue zu generieren. Ihre tief bayerische Popmusik hat drei Bläser zum Fundament, doch wer glaubt, dass La Brass Banda Bierzeltmusik spielen, liegt falsch, denn viele Einflüsse prägen den Sound der Band, die besonders live überzeugen kann. Hören wir La Brass Banda mit dem Song VW Jetta. Mal schauen, Burrito, bin ich glaub, der Cheddar ist wohl deiner. Du liegst da auf dem Bauch, träumst recht zielig vor dir hin. War wohl keine so schlechte Nacht, gestern war mir noch per se. Ich geh heim um halb zehn, wie war mein Plan für gestern Nacht? Doch Plan B, hab mir mit kleinen Augen schlecht durch die Rechnung gemacht. Hast mich sofort fasziniert, hast mich irgendwie berührt. War nur noch auf dich fixiert, hab alle anderen ignoriert. Thank you. deinem Fenster können ein bisschen inszenieren. Schau so raus, als darf mir immer wieder so eine Geschichte passieren. Keine Ahnung, was das ist, was mich da räuber reintreibt. Ich und nix dagegen tue, dass ich ein Jüngse bleib. Ich bin leise, pack mein Zeug, weg die gar nicht auf. Ruf ein Taxi vor der Haustür, geht zur Straße aus. Nur die Vögel her, wir singen Rolli an, wir schlafen noch. Pfeifer Lüdl mit den Spatzen und das Lüdl, das geht. Nacht ist schnell vergangen, bin schon wieder lange. Stark ist das Verlangen, zieht mich hinaus zu dir. Kennt ja was versammeln, wird halt auch nicht lange. Lass mich doch noch träumen, ist nicht wegen dir. Nacht ist schnell vergangen, bin schon wieder lange. Stark ist das Verlangen, zieht mich hinaus zu dir. Kennt ja was versammeln, wird halt noch nicht lange. Lass mich doch noch träumen, ist nicht wegen dir. Cornadur ist ein Sänger und Texter aus Bielefeld, der schon in frühester Jugend die Karibik bereiste und sich den lokalen Patois-Dialekt angeeignet hat. Mit seiner Band ist der Reggae-Künstler mittlerweile einer der bekanntesten Künstler seines Fachs in Deutschland, was er mit dem Album Without Restrictions nochmal unterstreicht. Eingespielt in Bielefeld, aber den Rest der Welt im Auge, hat er ein stimmiges Album eingespielt, von dem wir nun den Song World in a Crisis hören. Everything upside down, the world in a state of emergency. This world need a helping hand. To all the world in a crisis, I really don't like it. Too much calamity and senseless fighting. I'm behaving like only God, and we don't want frightened. Hiding the truth, no one will get it like Babylon shuffle the deck and not show the dice. One determine who for live and who have for died. And I ask myself the question why some of us still believe in a damn lie. When it's so obvious they playing games with us. Love one shot the bus and I build a military. None of them can't trust. Them just want money. Not care about no loss. Them just from what peer panic. To all the world in a crisis, I really don't like it. Too much calamity and senseless fighting. Them behaving like hooligan and we don't want frightened. Hiding the truth, no one will get enlightened. The world in a crisis, I really don't like it. Too much calamity and senseless fighting. Them behaving like hooligan and we don't want frightened. Hiding the truth, no one will get enlightened. I see them coming with them bad intention, but they never gonna get my attention. Spreading them life on TV, all in a newspaper, man, I believe it. So them a brain raper, what about the needy? Them never yet cater, what a terrible state. Them want on the whole earth in a battlefield and want us to fight their war. Throughout the world in a crisis, I really don't like it. Too much calamity and senseless fighting. Them behaving like hooligan, and we don't want frightened. Hiding the truth, no one will get enlightened. The world in a crisis, I really don't like it. Too much calamity and senseless fighting. Them behaving like hooligan, and we don't want frightened. Hiding the truth, no one will get enlightened. Say them talk on nothing no change yet. Reality no mention, neither them Congress. They keep setting rules and setting laws. From me them not go get no round of applause. Their aim is to confuse and irritate. Dividing the earth in a million state. When the youth them homeless and lose them fight. They never know love, said I'm full of fight. To all the world in a crisis, I really don't like it. Too much calamity and senseless fighting. Them behaving like hooligan, I wait, I'm frightened. Hiding the truth, now I'm getting enlightened. The world in a crisis, I really don't like it. Too much calamity and senseless fighting. Them behaving like hooligan, I wait, I'm frightened. Hiding the truth, now I'm getting enlightened. This world in a crisis. This world in a crisis. This world in a crisis. Das war schon fast in diesem Soundcheck, in dem es um Reggae aus Deutschland ging. Die Szene ist mittlerweile viel größer, als dass es diese vergangenen zwei Stunden abbilden können. Hören wir noch mal ein bisschen den Nachrichten. Rhythm and Sound mit Best Friend. Thomas Alber war am Mikro und sagt jetzt schon mal Tschüss. Together that night, I couldn't believe. my best friend, and my lover. Selassie, Ethiopia, is the Almighty. Not wanna give it up. Not wanna give it up, I say. Not wanna give it up. Keep on fighting my way. Keep on fighting my way. Not wanna give it up. Knowing that my chance is in Babylon, knowing that my chances are very thin, I see. I can see the reaction of Babylon working to track I down, want to overthrow my goings, but that's gotten to the power I see. Emperor Selassie, I. Kings of kings and the lords of lords, conquering lion. I man know that I live in Babylon long time, and I can see the frustration and the confusion. But as I pray day and night with the element of water, I will call upon to the force of his imperial majesty Emperor Haile Selassie, prophet, priest, and king. Heal Marcus. Sometime I wonder if there is any love exists, I see. Sometime I wonder if any love exists, I see.